Erster Salomo war der Sohn von David. Er wurde ein starker König. Gott war mit ihm. Zweiter Salomo gab allen Anführern in Israel einen Befehl. Er sprach zu den Richtern und Familienoberhäuptern. Dritter Salomo ging mit dem Volk nach Gibeon. Dort stand das Zelt von Gott. Vierter David hatte die heilige Truhe Gottes nach Jerusalem gebracht. Er baute dort ein Zelt für sie. Fünfter in Gibeon stand auch ein Altar aus Kupfer. Salomo und das Volk suchten dort Gott. Sechster Salomo opferte auf dem Altar aus Kupfer. Er gab Gott 1000 Tiere als Opfer. Siebter in dieser Nacht kam Gott zu Salomo. Gott sagte, wünsche dir etwas. Ich werde es dir geben. Achter Salomo antwortete Gott, du warst sehr gut zu meinem Vater David. Ich bin jetzt König. Neunter Gott, halte bitte dein Versprechen an David. Mein Volk ist so groß wie der Staub auf der Erde. Zehnter, gib mir Weisheit und Wissen. Dann kann ich dieses große Volk gut führen. Elfter Gott sagte zu Salomo, du hast nicht nach Geld gefragt. Du wolltest nur Weisheit für mein Volk. Zwölfter, ich gebe dir Weisheit. Du bekommst auch viel Reichtum. Kein König vor dir war so reich. Dreizehnter Salomo verließ den Ort Gibeon. Er ging zurück nach Jerusalem. Er regierte über ganz Israel. Vierzehnter Salomo kaufte viele Wagen und Pferde. Er hatte 1400 Wagen. Fünfzehnter, der König machte Silber und Gold in Jerusalem sehr häufig. Es gab so viel wie Steine. Sechzehnter Salomo kaufte seine Pferde in Ägypten. Seine Händler kauften sie für einen festen Preis. Siebzehnter, ein Wagen kostete 600 Silberstücke. Ein Pferd kostete 150. Er verkaufte sie an andere Könige. Achtzehnter Salomo gab einen Befehl. Er wollte ein Haus für Gott bauen.